13 Jahr, doch sie trug schon graues Haar. Sie ging arbeiten und er ging fremd, für ihn versetzte sie ihr letztes Hemd. Er bereitete ihr viele Schmerzen, doch sie trug nur ihn im Herzen. Yes. Papa Aquarius. Thank you.

Bounce. work this motherfucker. Work this motherfucker. Work this motherfucker.